Sie besuchte mich wieder einmal im Antiquariat. Ich war damit beschäftigt, die Inselbücher zu ordnen, die ein Schwan betrat. Ein Enkel des Verstorbenen eines Professors für Numismatik ruht in einem Wäschekorb, diese bibliophile Sammlung ins Haus. Darunter fanden sich kleine widerständige Kostbarkeiten, die den Horizont möglicher Prüfer der Partei wohl überstiegen hätten. Stefan Zweig war darunter. Und Aldous Huxley. Sie zu verkaufen war natürlich verboten. Wir hatten eine Verbotsliste. Darauf standen 28 Bände der Inselbücherei. Ich habe mich gefragt, wer, und ich vermute, es war ein Mann und Literaturwissenschaftler, diese Liste der auszusondernden Bücher erstellt hatte. Welche Bürokraten taten so etwas? Saß er in einem Büro des Innenministeriums oder saß er im Kultusministerium? Hat er gerade die Stullen aus einer Blechdose in Brotform geholt, bis ab? Oh, gute Leberwurst. Recht, Heinrich Mann, Alfred Döblin, Feuchtwanger. Das war klar, die Juden sowieso, Stefan Zweig, Jakob Wassermann, Heinrich Heine. Da war kein Überlegen, aber was machte man mit der Lei von Heine? Und dann die Heine-Texte, die Schubert vertont hat. Fragen über Fragen. Und den ihm vorgesetzten Zeiter konnte er nicht fragen, der hatte nie Schubert gehört, nie Heine gelesen. Früher Fleischhauer. War dann aber mit zur Feldherrnhalle marschiert, Träger des Blutorms. Er war von der Partei eingesetzt worden, Treue für Treue. Er wird seine Stulle zurück in das Pergamentpapier gelegt und dann den Namen auf Liste geschrieben haben. Besser ein Buch mehr aussondern, als eins übersehen. Das ist gehorsam, der auf Zukunft baut. Ich wollte an der Trichin erzählen. Es war Ende August. Ein warmer Tag, die Ladentür stand offen, als die Griechin hereinkam. Hin und wieder wusste sie nicht. Axel küsste ihr die Hand und sagte, es sei ihm ein Vergnügen, sie zu sehen, und er sei immer ein wenig eifersüchtig, wenn er mir ihre Gesellschaft gönnen möchte. Er machte seine chevaleresken Bemerkungen einem leichten Lächeln, wobei er sein augraues Einstecktuch aus dem Jackett zog, als Nachdenken. Wir gingen dann meist in das nahegelegene Café Luitpold, das leider vor einigen Monaten durch Bomben zerstört worden ist. Sie brachte mir jedes Mal Honig mit und eine Seite Speck, auch ein Brot. Sie trug an dem Tag den zur Brosche verarbeiteten, mit Diamanten besetzten Halbmond. Die Geschichte habe ich Ihnen erzählt. Axel war nicht da. Er war zu einer Witwe gefahren, die eine von ihrem Mann hinterlassene Bibliothek verkaufen wollte. Mittagszeit, wir, die Griechin und ich, saßen an einer Ecke des Walnusstisches. Ich hatte uns einen Tee gemacht, einen ziemlich schwachen, nur noch von fern an den ostfriesischen Tee erinnert, der einmal in der Dose gewesen war. Sie nahm Zucker und sie, die sonst nie über Politik sprach, begann ein Gespräch darüber, wie es jetzt nach der Invasion der Amerikaner und Engländer in der Normandie weitergehe. Und die Sommeroffensive der Russen. Die Heeresgruppe Mitte sei doch von den Russen überrannt worden. Hunderte Kilometer Raumgewinne. Welche Worte da aus ihrem Mund kam. Nie zuvor von ihr gehörte militärische Begriffe, Sommeroffensive, Stoßkeile, fehlende Reserven, Raumgewinne. Frau Sorge hatte also auch das Schloss erreicht. Der Russe, sie sprach von ihm Ingola, stehe doch nicht mehr weit von der deutschen Ostgrenze. Müsste man sich jetzt nicht um einen Verhandlungsfried bemühen? Ich sagte, ein Verhandlungsfriede wäre eine Kategorie. Denn dann würde es beim Stand der Dinge abermals nach dem Frieden zu einem Unfrieden im Innern kommen. So wie nach dem Ersten Weltkrieg geschieht. Die Lüge vom Dolchstoßen, der SPD, der Gewerkschaft, in den Rücken des heldenhaften Geschlagenen. Tatsächlich hatte der große deutsche Held Hindenburg auf einen sofortigen Waffenstillstand gedrängt. Aber dann war plötzlich der Erfüllungsgehilfe Erzberger der Schuldige. Das Zentrum, die Sozialdemokratie, die vaterlandslosen Gesellen. Das unbesiegte deutsche Heer. Nein. Diesmal muss die Niederlage total sein, wie der totale Krieg, den die Nazis ausgerufen haben. Nur so könne dieses Gift, das ich im Denken und Handeln Deutschlands angesammelt habe, ausgebrannt werden. Welches Gift? Das Gift der erwählten Rasse. Der Vorstellung von Größe, Kraft und Heldentum. Pflicht, Gehorsam und nochmals Gehorsam. Das Gift von unsere Ehre ist Treue. Das Nibelungengift, Armin der Cherusker, das Gift vom Herrenmenschen. Die Arier, die Goten, die Vandalen, Vidar, die blonden Friesen. Ja, es brach aus mir hervor. Keineswegs durch den Tee forciert, von dem ich nur eine Tasse getrunken hatte. Nein, der Tee war zu dünn. Es war die seit langem aufgestaute, immer weiter gewachsene Wut über das, was ich ihr sonst nur vorsichtig und mit Umschreibungen angedeutet, was ich immer wieder aus Takt und Rücksichtnahme, ja, auch aus dieser Erinnerung an mein jugendliches Verliebtsein zurückgehalten hatte. Die Wahrheit über ihn, den großen, bärtigen Denker, den Vordenker einer Höherentwicklung der Menschheit. Der Mensch muss über sich hinausgehen. Die Westarier, die Germanen, die Deutschen. Sie, die nie Interesse für Politik gezeigt hatte. Der öffentliche Bereich, in dem sich Meinungen bilden, in dem Kooperationen, Parteien, Vereine wirken. All das war ihr fremd. Einmal von mir auf die politische Macht angesprochen, lange vor dem, was die Nazis Machtergreifung nannten, sagte sie, Macht besitzen und Macht haben wollen seien ihr fremd. Ich halte, sagte sie mit einer netten Untertreibung, die Haushaltskasse zusammen, damit er seiner Forschung nachgehen kann. Auch das ist Macht. Aber was er forschte, das konnte sie nur ungefähr sagen. Auch das interessierte sie nicht. Da musst du Alfred fragen, war die sich wiederholende Antwort, wenn man nach seiner Arbeit fragte. Sie war kein spekulativer, analytischer Kopf, aber natürlich, ich brauche hier einmal dieses Wort, klug genug, um das Ziel der Formen in seiner tiefen Fragwürdigkeit zu stehen. Sie weigerte sich hinzusehen, nachzufragen, nachzudenken. Aus der Ahnung heraus, dass dort letztendlich mit Menschen experimentiert wurde. Auch wenn es momentan nur Kaninchen waren. Damals. Da saß ihr Mann. Jemand in einem alchemistischen Labor, umgeben von den Flaschen mit den Alkohol einlegten histologischen Schnitten von Hirn und Keimblättern der Kaninchen. 1600 Zahlen, die von Helfern gefüttert und getränkt wurden. Getränkt auch mit Alkohol, den sie mittels einer Müllsperre und eines Trichterchens eingeflößt bekamen. So alkoholisiert wurden sie zur Paarung gebracht und die Nachkommenschaft wurde auf Schäden in Keim und Hirn untersucht. Die Versuchsreihe hatte ja zum Ziel, schadhafte und damit minderwertige Erbanlagen zu erkennen, sodann auszujäten. Diese Erkenntnisse sollten auf Menschen übertragen werden. Nein, sagte sie, um zu verhindern, was er sagen wollte. Doch, dafür hat er gearbeitet. Und er war ein fleißiger wissenschaftlicher Arbeiter. Dafür hat er diese Gesellschaften gegründet. Den geheimen Nordischen Bund, den geheimen Nordischen Ring, den Bogenbund München, den deutschen Wiederbund. Das Wort Nordisch. Starke, große Menschen. Möglichst blond, möglichst blauäugig. Gute sexuelle Zuchtwahl, wie er das nannte. Das meint doch Rassenhygiene. Da ist deine Erbschaft reingeflossen. In die Zeitschrift und in das Forschungsinstitut für Rassenhygiene. Das Kaninchenprojekt. Und dann kommt er und sagt, sichere Ergebnisse könne man nicht vorweisen. Nein, er müsste sagen, da war nichts, nichts, alles Mumpitz. Das Geld auf den Kopf gehauen, tausende von Tieren gequält und getötet, alles umsonst. So ist die Wissenschaft. So ist die Wissenschaft. Nein, das ist nicht Wissenschaft. So Kokos mit Wolke. Putzige Vorschläge hat darauf gesübt. Langschädel zu zusammenbrechen, zusammenbrechen. Trinkschädel, das war ihr die Arbeit, das Volk. Ein Hecht. Gar nicht jeden von Jud. Dazu könnte ich bedenken, was ein Ostleut in Generalstab gegeben, etwas sagen. Aber das ist unsere Sache. Diese von der Rede. Nicht der glücklichen Hölle kennt einem Mann mit Hörnern und Fisch vor, um die Tampen zu grillen, ein Hecht am Stadtrat kacheln und drücken. Da ist diese Hölle nicht. Aber es gab schon die Vorhöllen. Da haben sie für die spätere geübt. Die Kranken, die Verstörten, die Beschädigten, die umgebracht wurden. Und zu der gemütlichen Vorhölle gehört dieses. Junge männliche Langschädel sollten mit jungen Langschädelinnen in Seebädern zusammengeführt werden. Du schüttelst den Kopf. Du kannst es nachlesen. Dort sollten die Langschädel zusammenkommen. Locker beim Kurkonzert, bei der morgendlichen Gymnastik, beim Frühstücksei. Dürfte ich sie um das Salz bitten, Sturmbahnführer? Danke. Und nachmittags den Tanzstil, Foxtrot. Oder ist das für den Langschädel zu amerikanisch? Also wie eine Walzer. Und abends am Ostseestrand der Sonnenuntergang, die Stadtkarte. Und in einem wird gerade der Übermensch gezeugt. Ein kleiner Langschädel. Natürlich nach vorheriger Prüfung des Ahnenwassers und eines Gesundheitsausweises. Es war ein, was ich da mit ihr, die ich mochte, in die ich verliebt gewesen war, mache. Das ist die Aufdrucht. Und was ein wenig rundköpfig, ein wenig abfüßig ist, ein wenig stottert, ein wenig melancholisch wird, ausgejagt. Früchte sind im Garten Eden der Rassenhygiene. Der Übermensch wird gezüchtet, gehegt und gepflegt. Entweder wir lassen unser Mitleid sieden, gewähren wachen Schutz und Ungerechtigkeit und Schönheit unserer Rasse. Oder wir halten diese über alles und nehmen das Gel als unendlich auf. Tüchtigkeit, Unmachse. Was dem nicht entspricht, wird sterniert. Und der nächste, für den nutzlosen Esser, den missgabten Abnormen, ist der Gnadentod. Nachlassen, weil sie Normen entspricht, von einem dieser Weihgötter, die über Tod und Leben entscheiden, mit einem Kreuz in der Akte zum Töten bestimmt werden. Und zur Beruhigung, vor der Vergasung, ihre Spritze mit Morphiumscopolamin bekommen. Sie saß, ich kann nicht anders sagen, versteinert da. Das Blut war aus ihrem Gesicht gewichen. Und in einer ersten Regung, einer falschen, geradezu lächerlichen Reaktion, fragte ich sie, ob sie ein Glas Wasser haben wolle. Nein, sagte sie, nein. Ich weiß es, er hat das nie gemacht. Nein. Nein, er hat das nie gemacht. Aber seit der Rückreise aus Ikarien hat er daran gearbeitet und alles zusammengebracht. Statistiken, Reden, Aufsätze. Das war noch in Berlin, noch kanntest du ihn nicht. Vielleicht hast du ihn nie gekannt, gar nicht kennen wollen. Daraufhin ist sie aufgestanden und zur Tür gegangen. Hat einen Augenblick gezögert und ist hinaus in diesen warmen Sommertag. Auf der Straße drehte sie sich nochmal um. Und ich sah sie in diesem Augenblick nur als Schemen ausgeschnitten. Dunkel. Aber in dem Halbmond, den sie am Kleid trug, blitzten durch einen zufällig von einem Fenster reflektierten Sonnenstrahl die zahlreichen kleinen Diamanten auf. Ein kleines Feuerwerk. Sie stand da, wollte wohl noch etwas sagen, schüttelte den Kopf, drehte sich um und ging. Gut, die Arbeit ist getan. Ich komme noch mal vorbei. Alles Gute. Danke. Ihnen auch alles Gute. Der letzte Besuch. Hansen stieg die enge Treppe zu der Dachwohnung hinauf. In einer großen Leinentasche der Armee hatte er Pakete. 2 Pfund Zucker, 2 Pfund Kaffee, 2 Stangen Zigaretten. 1 Dose Kakao und mehrere Dosen Thunfisch, Butter und Schmalz, ebenfalls in Dosen. Alles Dinge, die man gut tauschen konnte, wenn man sie nicht selbst verzehren wollte. Und Hansen hatte Wagner einen Winterpullover MPX gekauft. Das auch Lambsdorff, fertig. Der sollte im Winter werden. Packen Sie das später aus, sagte Hansen. Wieder und zum letzten Mal saß er auf dem knarzenden Stuhl in der Dachkammer Wagner gegenüber. Wagner wollte wissen, was Hansen machen werde. Er wisse nicht, ob er noch bleiben könne oder nach Berlin versetzt werde. Wer weiß, vielleicht geht es auch zurück in den Garten. Die Mobilisierung. Dann